Abschnitt 10 von Die letzten Tage von Pompeji von Edward Bulwer Lytton, übersetzt von Wilhelm Krämer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 11. Kapitel. Die Morgensonne schien in den kleinen, von Blütenduft erfüllten Garten, der von dem Peristyl in dem Hause des Athenas eingeschlossen war. Glaukus saß zurückgebogen und nachdenkend auf dem weichen Grase im Viridarium. Er betrachtete eine zahme Schildkröte, die im Grase herumkroch, aber seine Gedanken weilten bei Ione. »Ach«, sprach er zu sich selbst, »warum will sie mich nicht sehen?« Tage sind verflossen, an denen ich ihre Stimme nicht hörte. Zum ersten Mal fühle ich Lebensüberdruss. Ich komme mir vor wie einer, der allein auf einem Feste zurückgeblieben ist. Die Lichter sind erloschen, die Blumen verwelkt. Ach, Ione, wüsstest du, wie ich dich liebe? Glaukus wurde in diesen Liebesträumereien durch die Ankunft der Nydia gestört. Sie kam mit ihrem leichten, doch vorsichtigen Gange durch das Tablinium, und nachdem sie den Portikus durchschritten, blieb sie bei den Blumen stehen, die den Garten einfassten. Sie hatte eine Gießkanne in der Hand und begoss die welken Pflanzen, die bei ihrer Annäherung lebhafter zu blühen schienen. Sie beugte sich, um ihre Düfte einzuatmen, und fühlte an den Zweigen umher, ob ein verwelktes Blatt oder ein kriechendes Insekt ihrer Schönheit Eintrag täten. Man konnte, als sie von Blume zu Blume mit ihrem anmutigen Wesen sich bewegte, sich keine entsprechendere Dienerin für die Göttin der Gärten denken. »Nydia, mein Kind«, sagte Glaukus. Als sie den Ton seiner Stimme hörte, blieb sie stehen, horchend, errötend, tief atmend. Ihre halb geöffneten Lippen schienen die Richtung des Tones zu suchen. Sie setzte die Gießkanne nieder, eilte zu ihm, und wunderbar war es zu sehen, wie sie ihren Weg durch die Blumen sicher fand und auf dem kürzesten Pfade sich zu ihrem neuen Herrn begab, der vom Rasen aufgestanden war. »Nydia«, sagte Glaukus zärtlich, indem er ihre schönen langen schwarzen Haare zurückstrich, »du stehst jetzt schon seit 3 Tagen unter dem Schutze meiner Hausgötter. Waren sie dir freundlich? Fühlst du dich glücklich?« »Ach, so glücklich«, seufzte die Sklavin. »Und jetzt«, sprach Glaukus, »da du dich etwas von den schmerzhaften Erinnerungen deines bisherigen Lebens erholt hast, jetzt, da du mit Kleidern ausgestattet bist, die sich deiner zarten Erscheinung besser anpassen, jetzt, süßes Kind, da du dich an ein Glück gewöhnt hast, welches die Götter dir immer gewähren mögen, stehe ich im Begriff, auch dir einen Wunsch zu äußern.« »Oh, was kann ich für dich tun?« sagte Nydia, die Hände faltend. »Höre«, entgegnete Glaukus, »so jung du noch bist, sollst du meine Vertraute werden. Hast du jemals den Namen Ione gehört?« Das blinde Mädchen holte tief Atem, und indem ihre Wangen sich so weiß färbten wie eine jener Statuen, die aus dem Peristyl auf sie herabschauten, antwortete sie etwas befangen und nach einer kleinen Pause, »ja, ich habe gehört, dass sie aus Neapel und schön ist.« »Schön! Ihre Schönheit verblendet die Sonne selbst. Neapel? Nein, sie ist griechischen Ursprungs. Nur Griechenland vermag solche Gestalten zu bilden. Nydia, ich liebe sie.« »Ich dachte es mir«, erwiderte Nydia ruhig, »ich liebe sie, und du sollst es ihr sagen. Ich beabsichtige, dich zu ihr zu schicken. Glückliche Nydia, du wirst in ihr Zimmer eintreten, du wirst die süße Musik ihrer Stimme hören. Du wirst durch den Zauber ihrer Nähe beglückt werden. Was, was, soll ich dich denn verlassen?« »Du wirst zu Ione gehen«, erwiderte Glaukus mit einem Tone, der sagen wollte, »was kannst du mehr wünschen?« Nydia fing an zu weinen. Glaukus zog sie mit den beruhigenden Liebkosungen eines Bruders zu sich. »Mein Kind, meine Nydia, du weinst und weißt noch nicht, welches Glück ich dir bestimme. Sie ist freundlich und milde und sanft wie ein Frühlingshauch. Sie wird deiner Jugend eine Schwester sein, sie wird deine Talente zu schätzen wissen und dein einfaches, anmutiges Wesen wie keine andere lieben, weil sie selbst es besitzt. Weinst du noch? Armes Kind, ich will dich ja nicht zwingen. Willst du mir diesen Gefallen nicht erzeigen? Wohlan, wenn ich dir nützlich sein kann, so befiehl. Siehe, ich weine nicht mehr, ich bin ruhig.« Das ist wieder meine freundliche Lydia, sagte Glaukus, indem er ihre Hand küsste. Gehe denn hin zu ihr, wenn es dir dort nicht gefällt, wenn ich dich getäuscht habe, so kehre zurück, sobald du willst. Ich schenke dich nicht einer anderen, ich verleihe dich bloß. Mein Haus steht dir als Zuflucht immer offen, süßes Kind. Ach, könnte ich alle Unglücklichen und Betrübten beherbergen, doch wenn mein Herz mich nicht täuscht, so werde ich dich bald wieder erwerben. Mein Haus wird vielleicht auch das der Jone, und du sollst bei uns beiden wohnen. Das blinde Mädchen wurde von einem leichten Schauder ergriffen, doch sie weinte nicht mehr, sie hatte sich in ihr Schicksal ergeben. So gehe denn, meine Lydia, nach dem Hause der Jone. Ich werde dir den Weg zeigen lassen. Bringe ihr die schönsten Blumen, die du finden kannst. Ich will ihr eine Vase dazu schenken. Du musst deren geringen Wert entschuldigen. Nimm aber auch die Leier mit, die ich dir gestern gab. Du vermagst ihr ja so wundervolle Töne zu entlocken. Übergib dann Jone diesen Brief, in dem ich nach vielen vergeblichen Bemühungen die Gedanken meines Herzens zum Ausdruck gebracht habe. Gib Acht auf jedes Wort, was sie spricht, auf jede Veränderung ihrer Stimme, und erzähle mir, wenn ich dich wiedersehe, ob ich hoffen darf oder fürchten muss. Seit einigen Tagen habe ich Jone nicht gesehen. Es muss ein finsteres Geheimnis obwalten, welches mich von ihrer Gegenwart ausschließt. Ich werde durch Zweifel und Besorgnisse beunruhigt. Bemühe dich, den Grund zu erfahren, denn du bist klug, und deine Anhänglichkeit zu mir wird deinen Beobachtungsgeist 10-fach erhöhen. Sprich von mir, so oft sich die Gelegenheit darbietet. Lasse meinen Namen immer über deine holden Lippen schweben. Lasse aber Jone meine innige Liebe mehr erraten, als dass du sie laut aussprichst. Gib Acht, ob sie seufzt, während du sprichst, ob sie dir antwortet oder, wenn sie irgendetwas zu missbilligen scheint, in welchen Ausdrücken und in welchem Tone dies geschieht. Sei meine Freundin, handle für mein Bestes. Das Wenige, was ich für dich getan habe, wirst du mir reichlich vergolten haben. Du verstehst mich doch, Lydia. Du bist noch ein Kind, oder habe ich mehr gesagt, als du verstehen kannst? Nein. Und willst du mir nützlich sein? Ja. Komm zu mir, wenn du die Blumen gepflückt hast, und ich will dir dann die Vase geben. Suche mich in dem Zimmer der Leder auf. Du bist doch nicht mehr traurig, mein süßes Kind. Ich bin eine Sklavin, Glaukus. Wie kann mich Freude oder Schmerz berühren? Meinst du das? Nein, Lydia, sei frei. Ich gewähre dir die Freiheit, genieße ihrer, wie du willst, und verzeihe, dass ich bei dir den Wunsch voraussetzte, du wolltest für mein Bestes wirken. Habe ich dich verletzt? Ach, um alles, was mir die Freiheit gewähren könnte, möchte ich dich doch nicht betrüben. Vergib einem armen, blinden Mädchen, mein Retter, mein Beschützer. Wenn ich zu deinem Glück beitragen kann, so will ich selbst nicht darum trauern, dass ich dich verlassen muss. Mögen die Götter dein dankbares Herz segnen, sagte Glaukus, den die tiefste Rührung erfasste, und nicht wissend, welches Feuer er entzünde, küßte er sie wiederholt auf die Stirn. Du verzeihst mir, sagte sie, und du willst auch nicht mehr von Freiheit mit mir reden? Ich fühle mich glücklich, deine Sklavin zu sein. Du hast versprochen, mich nicht von dir zu entfernen. Ich versprach es. Nun denn, so will ich jetzt die Blumen pflücken. Lydia nahm schweigend die kostbare, mit Juwelen besetzte Vase, in der die Blumen an Farben, Glanz und Wohlgeruch miteinander wetteiferten, aus der Hand des Glaukus. Ohne Tränen hörte sie seine Abschiedsworte an. Als er schwieg, zögerte sie noch etwas. Sie wagte es kaum, ihm zu antworten. Sie suchte seine Hand, zog sie an ihre Lippen, warf ihren Schleier über das Gesicht und entfernte sich schnell. Als sie die Schwelle erreichte, blieb sie nochmals stehen, streckte ihre Hände gegen sie aus und flüsterte: »Drei glückliche Tage, Tage unaussprechlichen Entzückens habe ich hier verlebt, seit ich dich betrat. Gesegnete Schwelle! Möge der Friede ewig wohnen in diesem Hause, und jetzt zieht mein Herz selbst mich von dir fort, und der einzige Wunsch, der ihm übrig bleibt, ist sterben.« 12. Kapitel. Eine Sklavin trat in das Zimmer der Jone ein und berichtete, eine Dienerin des Glaukus wünsche, diese zu sprechen. Jone besann sich einen Augenblick. »Sie ist blind«, sagte die Sklavin, »und will ihren Auftrag nur an dich selbst ausrichten.« Jona hatte ein weiches Herz, voll tiefem Empfinden für fremdes Unglück. Sobald sie hörte, dass die Dienerin blind sei, fühlte sie, dass sie keine unfreundliche Antwort werde geben können. Glaukus hatte sich in der Tat einen heiligen Herold erwählt, einen Abgesandten, der nicht zurückgewiesen werden konnte. »Was kann Glaukus mir mitzuteilen haben? Welche Botschaft habe ich von ihm zu erwarten?« sagte Jone, und ihr Herz klopfte schneller. Der Vorhang vor der Tür wurde zurückgezogen und Lydia betrat den Marmor mit leisem und sanftem Schritt durch eine der Dienerinnen geführt. Sie stand einen Augenblick still, als wenn sie auf einen Ton horchte, nachdem sie ihre Richtung nehmen könne. »Will die edle Jone«, sagte sie mit wohlklingender Stimme, »mich einiger Worte würdigen, damit ich meine Gaben ihr zu Füßen legen könne?« »Liebes Kind«, sagte Jone gerührt und erweicht, »bemühe dich nicht, diesen glatten Fußboden zu betreten. Meine Dienerin wird mir übergeben, was du da zu bringen hast.« Und sie machte ihren Mädchen ein Zeichen, die Vase in Empfang zu nehmen. »Ich darf sie niemand als dir selbst geben«, erwiderte Lydia. Durch ihr Ohr geleitet, schritt sie langsam auf den Ort zu, wo Jone saß, und überreichte ihr kniend die Blumenvase. Jone nahm sie aus ihrer Hand und setzte sie auf einen ihr zur Seite stehenden Tisch. Darauf hob sie Lydia sanft empor und lud sie ein, sich auf das Ruhebett neben sie zu setzen, doch das Mädchen weigerte sich bescheiden. »Ich habe meinen Auftrag noch nicht ganz erfüllt«, sagte sie, indem sie den Brief des Glaukus hervorzog. »Diese Zeilen werden vielleicht den Grund enthalten, weshalb derjenige, der mich schickt, eine so unwürdige Abgesandte an die Jone gewählt hat.« Die Griechin ergriff den Brief mit einer Hand, deren Zittern Lydia fühlte, worüber sie seufzen musste. Mit niedergeschlagenen Augen stand sie vor der stolzen und stattlichen Jone. Diese winkte mit der Hand und ihre Dienerinnen entfernten sich. Sie blickte nochmals verwundert und teilnehmend auf die junge Sklavin. Darauf trat sie etwas zurück, öffnete und las folgenden Brief. »Glaukus sendet Jone mehr, als er auszusprechen wagt. Ist Jone krank? Deine Sklavinnen verneinen es, und diese Zusicherung tröstet mich. Hat Glaukus Jone beleidigt? Ach, diese Frage wage ich nicht, an deine Sklavinnen zu richten. Seit 5 Tagen bin ich aus deiner Gegenwart verbannt. Ich weiß nicht mehr, ob die Sonne strahlt, ob der Himmel freundlich lächelt. Meine Sonne und mein Himmel sind nur Jone. Beleidigte ich dich? Bin ich zu kühn, wenn ich dir schriftlich sage, was sonst meine Zunge nicht auszusprechen wagt? Ach, in deiner Abwesenheit fühle ich erst ganz den Zauber, durch den du mich dir zu eigen gemacht hast. Diese Abwesenheit aber, welche mich meines Glückes beraubt, macht mich zugleich unternehmend. Du willst mich nicht sehen. Du hast auch die gewöhnlichen Schmeichler verbannt, welche dich umgaben. Kannst du mich denn mit ihnen in eine Klasse stellen? Es ist nicht möglich. Du weißt es zu gut, dass ich nicht zu ihnen gehöre, dass meine Neigungen nicht die ihrigen sind. Doch wäre ich auch aus dem gewöhnlichsten Stoff geformt, so hat der Duft der Rose mich durchdrungen und der Geist deines Wesens hat das meinige erfüllt, um es zu reinigen, zu verklären und zu heiligen. Bin ich bei dir verleumdet worden, Jone? Du wirst es nicht glauben. Spräche das delphische Orakel selbst zu mir, du seist unwürdig, so würde ich es nicht glauben. Und bin ich weniger ungläubig als du? Ich denke an meinen letzten Besuch bei dir, an das Lied, welches ich sang, an den Blick, mit dem du mich damals belohntest. Verbirg es, wie du willst, Jone, aber es ist etwas Übereinstimmendes in uns und unsere Augen gestanden es sich, wenn auch die Lippen schwiegen. Gestatte mir, dich zu sehen, höre mich an und dann verbanne mich aus deiner Gegenwart, wenn du es noch willst. Es war nicht meine Absicht, dir so bald meine Liebe zu gestehen, doch diese Worte beengen mir das Herz, sie müssen sich Luft machen, nimm daher meine Huldigung und mein Gelübde an. Wir sahen uns zuerst vor dem Altar der Pallas, soll uns nicht ein älterer Altar noch mehr vereinigen? Schöne, angebetete Jone, wenn meine feurige Jugend und mein athenisches Blut mich missleitet haben, so lehrten diese Irrwege mich den Hafen, den ich erreichte, desto höher schätzen. Gestatte mir, dass ich dich wiedersehe. Du bist freundlich gegen Fremdlinge. Wirst du weniger gütig gegen deine eigenen Landsleute sein? Ich sehe deiner Antwort entgegen. Nimm die Blumen an, die ich dir sende. Ihr süßer Duft hat eine beredsamere Sprache als Worte. Sie sind das Sinnbild der Liebe, die empfängt und zehnfach wiedergibt, das Sinnbild des Herzens, welches deine Strahlen einsog und dir jene Schätze verdankt, die es dir wieder darbringt. Ich sende diese holden Kinder der Flora durch ein armes Geschöpf, das du um seinet, wenn auch nicht um meinetwillen, freundlich empfangen wirst. Sie ist, gleich uns, eine Fremde. Die Asche ihrer Väter liegt unter einem glühenden Himmel, aber unglücklicher als wir ist sie blind und eine Sklavin. Arme Nydia. Ich suche die Grausamkeit der Natur und das Schicksal gegen sie so viel als möglich wieder gut zu machen, indem ich um die Erlaubnis bitte, sie in deine Nähe bringen zu dürfen. Sie ist gelehrig, sanft und folgsam, sie ist geübt in Musik und Gesang und für die Blumen ist sie eine wahre Flora. Sie hofft, Jone, dass du sie liebgewinnen werdest. Ist dieses nicht der Fall, so sende sie mir zurück. Noch ein Wort. Lass mich aufrichtig sein, Jone. Warum achtest du so sehr jenen düsteren Ägypter? Er scheint mir kein redlicher Mann zu sein. Wir Griechen lernen die Menschen von frühester Kindheit an kennen. Wir durchschauen sie nicht weniger, wenn wir uns auch kein geheimnisvolles Ansehen geben. Unsere Lippen lächeln, aber unsere Augen sind ernst. Sie beobachten und bilden unser Urteil. Den Worten des Abakes darf man nicht immer trauen. Sollte es möglich sein, dass er mir bei dir geschadet hat? Ich glaube es fast, denn als ich von dir ging, blieb er bei dir. Du konntest bemerken, wie unangenehm ihm meine Gegenwart war. Seit jener Zeit hast du mir deinen Anblick verweigert. Glaube nicht, was er etwa zu meinem Nachteil sagen kann. Geschah es aber schon, so teile es mir mit, denn dieses darf Glaukus von Ione erwarten. Lebe wohl. Diese Zeilen berühren deine Hand, diese Buchstaben begegnen deinen Augen. Sollen sie mehr begünstigt werden und unglücklicher sein als ihr Verfasser? Noch einmal, lebe wohl. Als Jone den Brief gelesen hatte, da schien es ihr, wie wenn ein Nebel vor ihren Augen verschwunden sei. Was war denn eigentlich das Verbrechen gewesen, das Glaukus angeblich begangen hatte? Seine Liebe war nicht echt gewesen, aber in diesen Zeilen beteuerte er sie ja, diese Liebe, mit den innigsten Ausdrücken. In einem Augenblick kehrte Jones ganze Neigung zu Glaukus wieder zurück. Bei jedem zärtlichen Worte in dem Schreiben, das so voller wahrer und poetischer Liebe war, machte ihr Herz ihr die bittersten Vorwürfe. Hatte sie nicht an seiner Treue gezweifelt und einem anderen Glauben geschenkt? Hatte sie ihm nicht sogar das Recht des Verbrechers verweigert, seine Anklage zu hören und sich verteidigen zu dürfen? Die Tränen rollten ihr die Wangen herab, sie küsste den Brief, sie steckte ihn in ihren Busen, und nachdem sie sich zu Lydia wandte, die erwartungsvoll dastand, sagte sie, »Willst du dich nicht setzen, mein Kind, während ich eine Antwort schreibe?« »Du willst also antworten?« entgegnete Lydia gleichgültig. »Die Sklavin, welche mich begleitete, wird die Antwort mit zurücknehmen.« »Bleibe bei mir«, sagte Jone, »glaube mir, du wirst freundlich behandelt werden.« Lydia nickte mit dem Kopfe. »Wie heißt du, mein schönes Mädchen?« »Sie nennen mich Lydia.« »Und wo bist du geboren?« »In dem Lande des Olymps, in Thessalien.« »Du sollst meine Freundin werden«, sagte Jone freundlich, »wie du schon halb meine Landsmännin bist. Aber ich bitte dich, bleibe nicht länger auf diesem kalten und glatten Marmor stehen. So, jetzt, da du sitzest, kann ich dich für einen Augenblick verlassen.« Der Brief, den Jone schrieb, hatte folgenden Inhalt. »Jone sendet dem Glaukus ihren Gruß.« »Komme zu mir, Glaukus, komme schon morgen. Ich war vielleicht ungerecht gegen dich, aber ich will dir doch mitteilen, was dir zur Last gelegt wurde. Fürchte den Ägypter nicht mehr, fürchte keinen. Du glaubst, du habest zu viel gesagt. Ach, ich tat es bereits in diesen wenigen Worten. Lebe wohl.« Als Jone mit dem Briefe zurückkam, den sie nicht wieder durchzulesen wagte, nachdem sie ihn geschrieben hatte, stand Lydia von ihrem Sitze auf. »Hast du Glaukus geschrieben?« sagte die Blinde. »Ja. Und wird er dem Boten danken, der ihm diesen Brief bringt?« Jone vergaß, dass das Mädchen blind war. Sie errötete und schwieg. »Ich meine«, fügte Lydia in ruhigerem Tone hinzu, »das geringste unfreundliche Wörtchen von dir wird ihn betrüben, die kleinste Gunst erfreuen. War deine Antwort unfreundlich, so lasse die Sklavin den Brief zu ihm bringen. Was sie aber freundlich, so will ich ihn selbst sofort hintragen.« »Und weshalb, Lydia?« fragte Jone ausweichend. »Willst du ihm das Schreiben dann bringen?« Also ist es so, sagte das Mädchen. Ach, wie könnte es auch anders sein? Wer vermöchte wohl unfreundlich gegen Glaukus zu sein? Mein Kind, sagte Ione in etwas kühlerem Tone als zuvor, du sprichst mit einer solchen Wärme von Glaukus. Ist er denn in deiner Vorstellung so liebenswert? Edle Ione, Glaukus ist für mich gewesen, was weder das Glück noch die Götter mir waren, ein Freund. Die Traurigkeit und zugleich die Würde, mit der Nydia diese einfachen Worte sprach, rührten die schöne Ione. Sie neigte sich zu ihr und küsste sie. Du bist dankbar und mit Recht. Wie müsste ich erröten, wenn ich dir gestände, dass Glaukus deiner Dankbarkeit würdig ist? Geh jetzt, liebe Nydia. Bringe ihm selbst diesen Brief, aber dann komme wieder. Sollte ich nicht zu Hause sein, wenn du zurückkehrst, wie es vielleicht diesen Abend der Fall sein möchte, so wird dein Zimmer neben dem meinigen bereit sein, Nydia. Ich habe keine Schwester. Willst du mir eine solche sein? Die Thessalierin küsste die Hand der Ione und sagte darauf etwas verlegen, darf ich dich, schöne Ione, wohl um eine kleine Gunst bitten? Du kannst nichts verlangen, was ich nicht bewilligen werde, erwiderte die schöne Neapolitanerin. Man erzählt mir, sagte Nydia, dass du über alle Beschreibung schön bist. Ach, ich kann das nicht sehen, was die Welt beseligt. Willst du wohl erlauben, dass ich mit der Hand dein Gesicht berühre? Auf diese Weise allein kann ich die Schönheit wahrnehmen und selten irre ich mich. Sie erwartete nicht die Antwort der Ione, sondern fuhr, während sie sprach, sanft und langsam mit der Hand über die halb abgewendeten Züge der Griechin. Sie tastete über das aufgesteckte Haar und die glatte Stirn, über die weichen und zarten Wangen und über die fein geformten Lippen. »Ich weiß jetzt, dass du schön bist«, sagte sie, »und ich kann dich nun und für immer mir in meinem Gedächtnis malen und vorstellen.« Ione versank, als Nydia sie verließ, in einen Zustand der entzücktesten Träumereien. Glaukus liebte sie also, er hatte es gestanden, ja, er liebte sie. Sie zog den Brief mit seinem teuren Geständnis nochmals hervor. Sie fühlte sich jetzt fest überzeugt, dass er verleumdet war, und wunderte sich, wie sie jemals einer Anklage gegen ihn hatte Glauben schenken können. Sie begriff es nicht, wie es dem Ägypter möglich gewesen, den Glaukus aus ihrem Herzen zu verdrängen. Sie fühlte einen Schauder, als sie nochmals die Warnung gegen Abakes las, und ihre Abneigung gegen jenen geheimnisvollen Mann steigerte sich zum Entsetzen. Sie wurde in diesen Gedanken durch ihre Dienerinnen unterbrochen, die ihr anzeigten, dass die Stunde gekommen sei, welche sie für den, dem Abakes zugesagten Besuch bestimmt hatte. Sie erschrak, denn sie hatte dieses Versprechen gänzlich vergessen. Ihr erster Impuls war, dieses Versprechen nicht zu halten, aber bald schämte sie sich doch ihres Misstrauens gegen ihren ältesten Freund. Sie beeilte sich, ihre Kleider zurechtzumachen und begab sich auf den Weg nach dem einsamen Hause des Abakes. Dabei war sie noch zweifelhaft, ob sie schon jetzt den Ägypter genauer in Beziehung auf seine Beschuldigungen gegen Glaukus fragen oder ob sie abwarten solle, bis sie die Anklage selbst, ohne deren Quelle anzugeben, Glaukus mitgeteilt habe. 13. Kapitel. »Oh, teure Nydia«, rief Glaukus aus, als er den Brief der Ione gelesen hatte, »du gesegneter Liebesbote, wie soll ich dir danken?« »Ich bin schon belohnt«, sagte die arme Thessalierin. »Also morgen, morgen werde ich sie sehen. Wie lange werden mir die Stunden bis dahin dünken?« Der entzückte Grieche ließ Nydia, die immer wieder das Zimmer verlassen wollte, nicht fort. Sie musste wiederholt jede Zeile der kurzen Unterredung, die sie mit Ione gehabt hatte, erzählen, und er fragte sie sogar, indem er ihre Blindheit vergaß, nach den Blicken der Geliebten. Dann entschuldigte er sich wegen der Unterbrechung und bat sie, den Bericht noch einmal von vorn anzufangen. Nydia war diese Unterhaltung sehr peinlich, aber er bemerkte das nicht und suchte sie immer wieder zu verlängern. Schließlich war das Zwielicht schon eingebrochen, bevor er mit einem neuen Briefe und frischen Blumen sie wieder zu Ione schickte. Kaum war sie fort, als Clodius und mehrere seiner fröhlichen Genossen ihn besuchten. Sie spotteten über seine Zurückgezogenheit während des ganzen Tages und luden ihn ein, sie an die verschiedenen Vergnügungsorte in jener lebendigen Stadt zu begleiten, die dort bei Tag und bei Nacht dem Genusse Abwechslung darboten. Damals war es in Italien Sitte, sich des Abends unter den Säulengängen der Tempel oder im Schatten der Bäume zu versammeln und der Musik oder dem Vortrag eines erfinderischen Erzählers zu lauschen, wobei man den aufgehenden Mond mit Wein und Gesängen begrüßte. Glaukus fühlte sich zu glücklich, um ungesellig sein zu können. Es drängte ihn, das Übermaß seiner Freude auszutoben. Er ging daher willig auf den Vorschlag seiner Gefährten ein, und lachend und scherzend schritten sie durch die lebhaften und hellen Straßen. Während dieser Zeit hatte Nydia das Haus der Ione wieder erreicht. Jene hatte es bereits lange verlassen, und die Blinde fragte gleichgültig, wohin sie gegangen sei. Die Antwort befremdete und erschreckte sie. »Nach dem Hause des Abakes, des Ägypters? Unmöglich!« »Es ist ganz bestimmt, meine Kleine«, sagte die Sklavin, welche auf ihre Antwort erwidert hatte. »Sie kennt schon seit langem den Ägypter.« »Seit langem, ihr Götter! Und doch liebt Glaukus sie«, murmelte Nydia bei sich selbst. »Und hat sie ihn«, fragte sie laut, »schon früher oft besucht?« »Niemals, bis heute«, antwortete die Sklavin. »Wenn das Stadtgespräch wahr ist, so hätte sie vielleicht besser getan, nicht hinzugehen, aber meine arme Gebieterin hört nichts von dem, was uns zu Ohren kommt.« »Niemals als heute«, wiederholte Nydia, »bist du dessen sicher?« »Gewiss, meine Kleine, doch wie kann dies dich oder uns interessieren?« Nydia besann sich einen Augenblick, darauf setzte sie schnell die Blumenvase auf den Tisch, rief die Sklavin, welche sie begleitet hatte, und verließ das Haus, ohne ein Wort zu sagen. Nur als sie schon halb auf dem Wege nach der Wohnung des Glaukus war, brach sie das Stillschweigen und murmelte für sich die Worte. »Sie kann die Gefahr nicht kennen, denen sie entgegengeht. Ich Törin. Soll ich sie retten? Ja, denn ich liebe Glaukus mehr als mich selbst.« Als sie in dem Hause des Athenas ankam, erfuhr sie, dass er mit einigen Freunden ausgegangen sei, niemand aber wusste, wohin. Man erwartete ihn vor Mitternacht nicht zurück. Die Thessalierin geriet außer sich. Sie sank auf einen Sitz in der Halle und bedeckte sich das Gesicht mit beiden Händen, als ob sie ihre Gedanken wieder sammeln wolle. »Es ist keine Zeit zu verlieren«, dachte sie, indem sie aufsprang. Sie wendete sich gegen die Sklavin, welche sie begleitete. »Weißt du nicht«, sagte sie, »ob Ione Verwandte oder Freunde in Pompeji hat?« »Wie kannst du beim Jupiter eine solche Frage tun?«, erwiderte die Sklavin. »Ganz Pompeji weiß, dass Ione einen Bruder hat, der, obgleich jung und reich, so närrisch gewesen ist, ein Priester der Isis zu werden.« »Ein Priester der Isis, o Götter! Und wie ist sein Name?« »Apessides.« »Nun weiß ich alles«, murmelte Nydia. »Bruder und Schwester sollten also beide geopfert werden. Apessides, war das nicht derselbe Name, den ich in dem Hause des Frevlers hörte? Aber dann kennt er also wenigstens die Gefahr, die seiner Schwester droht. Ich muss zu ihm.« Sie sprang auf, und indem sie den Stab ergriff, der immer ihre Schritte leitete, eilte sie nach dem benachbarten Tempel der Isis. Mit jenem Stabe hatte das arme blinde Mädchen, bevor der freundliche Grieche sie in seinen Schutz nahm, sich überall in Pompeji zurechtgefunden. Jede Straße, jede Ecke in den lebhafteren Teilen der Stadt war ihr bekannt, und da die Einwohner eine zärtliche und halb abergläubische Rücksicht vor einem Unglück wie das ihrige fühlten, so war man ihren schüchternen Schritten überall ausgewichen. Das arme Mädchen ließ sich vor einigen Tagen noch nicht träumen, dass ihre Blindheit bald ihr ein sichererer Führer sein werde als die schärfsten Augen. Ohne Hindernis war sie an den heiligen Eingang gelangt, und sie trat in den jetzt menschenleeren Tempel, aber sie wusste, dass Tag und Nacht wenigstens ein Priester am Altare der Isis wachte. »O Priester der Isis«, rief Nydia laut, um sich bemerkbar zu machen, »Diener der ältesten Göttin, höre mich!« »Wer ruft?«, erwiderte eine leise, melancholische Stimme. »Eine, die einem Mitgliede deines Ordens wichtige Nachrichten zu offenbaren hat. Ich komme, um Orakel auszusprechen, nicht um sie zu verlangen.« »Mit wem willst du sprechen? Diese Stunde ist nicht für Zusammenkünfte bestimmt. Störe mich nicht weiter. Die Nacht ist den Göttern geweiht, der Tag den Menschen.« »Deine Stimme kommt mir bekannt vor. Gerade dich suche ich. Doch ich habe dich früher einmal nur sprechen hören. Bist du nicht der Priester Apessides?« »Ich bin es«, erwiderte der Priester, indem er sich vom Altar an das Gitter begab. »Gelobt seien die Götter«, rief das Mädchen, »aber ich bin blind, ich kann dich nur an der Stimme erkennen. Darum schwöre mir, dass du Apessides bist.« »Ich schwöre es bei den Göttern, bei meiner rechten Hand und bei dem Monde.« »Still, sprich leiser, tritt näher. Kennst du Abakes? Hast du ihm den schrecklichen Eid geleistet? Wer bist du? Woher kommst du, bleiches Mädchen? Sagte Epicides erschrocken. Ich kenne dich nicht, ich habe dich noch nie gesehen. Aber du hast meine Stimme gehört. Doch schweigen wir davon. Diese Erinnerungen müssen uns beide beschämen. Höre, du hast eine Schwester? Rede, rede, was ist mit ihr? Du kennst die Festgelage bei Abakes, Fremdling. Vielleicht nimmst du gern an ihnen teil. Würde es dir aber gefallen, wenn deine Schwester ihnen beiwohnte, wenn Abakes ihr Wirt wäre? O Götter, er wagt es nicht. Zittere, Mädchen, wenn du mich täuschest. Ich reiße dich in Stücke, wenn du mich belügst. Ich rede die Wahrheit. Und gerade jetzt, während ich dies sage, befindet sich Ione im Hause Abakes. Sie ist zum ersten Mal sein Gast. Du weißt also jetzt, in welcher Gefahr sie schwebt. Lebe wohl, ich habe meine Pflicht erfüllt. Verweile noch, verweile, sagte der Priester, indem er mit seiner mageren Hand sich an die Stirn fasste. Wenn du die Wahrheit sprichst, was kann dann für ihre Rettung geschehen? Man wird mich dort nicht einlassen. Ich kenne noch nicht alle Schleichwege in jenem fürchterlichen Hause. O Nemesis, gerecht ist meine Strafe. Ich will dich an den geheimen Eingang des Hauses begleiten. Ich will dir das Wort zuflüstern, auf das man dich hineinlässt. Aber nimm eine Waffe mit. Es möchte nötig sein. Warte noch einen Augenblick, sagte Apicides, indem er sich in eine der Zellen an den Seiten des Tempels zurückzog und bald wieder erschien, in ein weites Gewand gehüllt, welches damals viel von allen Klassen getragen wurde und seinen Priesteranzug verbarg. Jetzt, sagte er, indem er mit den Zähnen knirschte, wenn Abakes gewagt haben sollte. Doch er wagt es nicht, er wagt es nicht. Weshalb sollte ich es glauben? Ist er ein so gemeiner Bösewicht? Ich will es noch nicht glauben, aber ein Sophist, ein düsterer Zauberer ist auf jeden Fall. Steht mir bei, ihr Götter. Doch gibt es denn Götter? Ja, es gibt wenigstens eine Göttin, die mich hört, und diese ist die Rache. Apicides schritt, indem er diese Worte murmelte, in Begleitung seiner schweigenden und blinden Gefährtin durch die einsamen Straßen nach dem Hause des Ägypters. Ende von Abschnitt 10. Gelesen von crowwings.com.